Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in der Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und wir laden euch auch diese Woche wieder ein, uns zu lauschen, wie wir über die neuesten Spoiler reden von Eldritch Moon. Oh ja. Und wir sind sehr weit vorangeschritten. Die Spoiler werden immer mehr und von Tag zu Tag einfach gestörter. Und ich kann meine Freude gar nicht ausdrücken fast. Also wie sehr ich mich auf dieses Set freue. Das wird Standard komplett umdrehen einfach, meiner Meinung nach. Das glaube ich auch. Also es ist noch nicht mal die Hälfte von dem Set gespoilert und wir haben schon ein paar richtig krasse Karten gesehen. Oh ja, also nicht nur, dass wir in letzter Woche schon gesehen haben, dass Weiß noch stärker wird, die anderen Karten werden auch noch stärker, also die anderen Farben. Vor allem Blau bekommt jetzt wieder seinen Buff, meiner Meinung nach. Endlich mal ein bisschen was. Grün bekommt ein bisschen Gas. Ja. Mein Lieblingsdeck, Vampires, also Black Red, bekommt einen ordentlichen Schub, das es ihn vielleicht sogar spielbar macht. Mhm. Vielleicht. Also schon verrückte Tage bis jetzt. Und wir sind, wie gesagt, nur zur Hälfte durch. Ja. Also es kommt noch was. Absolut. Und ich hoffe, dass da noch ähnlich gute Sachen kommen werden. Also ich freue mich da echt drauf. Ja, und da fangen wir einfach an. Wir werden erstmal 6 erwähnenswerte Karten euch vorstellen, wo wir meinen, okay, die sind ganz gut, aber es nicht in unsere Top 10 geschafft haben. Wir werden euch nämlich auch persönliche Top 10-Listen vorstellen, welche Karten bis jetzt bei uns auf der Top 10 sind eben. Dazu sei gesagt, die müssen nicht unbedingt auf der Top 10-Liste sein, weil sie jetzt ultra playable und total broken sein werden, sondern da können auch welche drauf sein, die einfach, ich sag mal, vom Flavor her ganz cool sind. Oder, was auch noch uns dabei wichtig war, wir werden jetzt heute keine Karten erwähnen, über die wir schon hier geredet haben, weil das wäre ja irgendwie ein bisschen redundant. Ja, also das können wir vielleicht machen, wenn wir vielleicht dann über Limited machen. Also wir werden auf jeden Fall, bevor das Set rauskommt, etwas ein bisschen über die Archetypen sagen, dass ihr vorbereitet in den Draft rein könnt. Oder wenn das Set released wird, werden wir natürlich über das neueste Standard reden. Absolut. Aber heute die neuesten Spoiler. Und sagen wir mal, fangen wir einfach an, oder? Jo. Die erste Karte von unseren, ich sag mal, Honorable Mentions ist der Docent of Perfection. Das ist sozusagen die finale Form, wenn man so möchte, von dem Delve of Secrets aus dem originalen Innistrad-Block. Ist eine 5-Mana, 2 davon blau, 5-4 sogar, fliegend. Und immer wenn man eine Instant oder Sorcery castet, kriegt man einen 1-1 blauen Human Wizard aufs Spielfeld. Dann, wenn man 3 oder mehr Wizards kontrolliert, transformiert man diese Karte zu Final Iteration. Ist eine 6-5, auch wieder fliegend. Und Zauberer, die man kontrolliert, kriegen +2/+1 und haben auch fliegend. Außerdem kriegt man immer noch den gleichen Effekt von der vorderen Karte, nämlich immer wenn man halt eine Instant oder Sorcery castet, kriegt man eben diesen 1-1 blauen Human Wizard. Ja, also mal abgesehen davon, dass es flavormäßig echt gut gemacht wurde, meiner Meinung nach, dass man das einfach durchgezogen hat mit diesem Delve of Secrets, als hätten sie diesen Plan schon immer gehabt, ist er an sich auch ziemlich stark, denn er spielt einfach schon mit einem vorhandenen Archetypen, der einfach nur ein bisschen Gas gebraucht hat, nämlich Blue-Red, also Blau-Rot mit ganzen Sorceries und so weiter, bisschen Prowess, spielt einfach damit, dass es noch weiter ausnutzt, wenn man viele Zauber wirkt, eben Sorceries oder Instants. Und pumpt dann einfach noch ein bisschen Verteidigung raus mit diesen Wizards. Er selber flippt, dann wird noch stärker, alles bekommt fliegend und er pumpt immer weiter raus. Ja. Also er belohnt einen einfach durchgehend dafür, dass man den Gegner die ganze Zeit nervt. Vor allem, was ich am Flavor von dieser Karte einfach so absolut genial finde, ist, wenn der Mann geflippt ist und seine eben Final Iteration ist, dann werden aus diesen ganzen 1-1 blauen Human Wizards, die, so wie Delver of Secrets damals auch, halt eben 1-1 blaue Human Wizards sind, werden 3-2 fliegende Wizards. Und genau das ist der Delver of Secrets ja auch, wenn er flippt. Ja. Also das heißt, das ist sozusagen eben, der Professor oder der Dozent. Und seine Schüler werden dann selbst sozusagen zu den Delvern und erneuern diesen, ich sag mal, Zyklus. Ja, er bringt einfach seinen Schülern das bei, was er gelernt hat über die Jahre. Richtig. Auf Innistrad. Bevor alles wahnsinnig wurde. oder schon wahnsinnig war, je nachdem. Auf jeden Fall sehr coole Karte. Also muss man schauen, ob das Standard Playable ist in der Farbkombi. Für Limited sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial, wenn man damit spielen kann, wenn man die Farben dafür hat. Absolut. Ich meine, das Limited-Format wird ja jetzt dann eh so aussehen, dass wir einen Booster Shadows und zwei Booster Eldritch Moon haben werden, genau. Mhm. Das heißt, so ein bisschen übertragen sich die, ich sag mal, grundlegenden Formen der Archetypen, die wir in Innistrad schon gesehen haben, weiterhin. Genau. Und weiß nicht, so ein, wie heißt denn diese blau-rote Verzauberung? Die, ach, du meinst Fevered Visions? Genau, Fevered Visions, also First Pick Fevered Visions, dann noch ein bisschen Prowess hinterher, dann fangen die Eldritch Moon Booster an, je nachdem, welcher Reihenfolge man natürlich die öffnet, aber in der Reihenfolge. Und dann noch den Typen. Also, man könnte ein ziemlich starkes Deck draus bauen. Absolut. Aus dem Archetypen, der etwas schwächer war am Anfang. Ja. Vor allem, was wir auch immer nicht müde werden zu betonen, Evasion ist im Limited sehr gut. Und der Mann hat Evasion, hat gute Stats und macht noch andere Dinge. Also für Limited wird er auf jeden Fall eine echt ordentliche Karte sein. Genau. Aber ich würde sagen, machen wir mal weiter mit der nächsten Honorable Mention Karte, weil die ist auch nicht so ohne. Der Gnarlwood Dryad. Ein grünes Mana, 1/1 Death Touch und hat Delirium. Wenn Delirium aktiv ist, kriegt er +2/+2. Also jetzt mal kurz auseinandernehmen die Karte. Für ein Mana, 1/1 Death Touch ist schon mal recht solide. Ist ein guter One-Drop. Aber dass er noch stärker werden kann, das heißt, er kann auch im Late-Game benutzt werden, als für als ein Mana 3/3 Death Touch. Ja, also absolut solide Karte. Ist ein Horror, das heißt, er stirbt auch wieder nicht an den Flip zum Beispiel von Thing in the Eyes. Mhm. Und profitiert auch von anderen Sachen. Aber ansonsten einfach solide Karte. Absolut. Es ist halt irgendwie so ein bisschen vergleichbar mit Karten, die man davor schon gesehen hat. Der Klassiker natürlich, Curd Ape, schon aus Alpha, der ja eine rote 1-1 war, die +1/+2 gekriegt hat, wenn man einen Forest kontrolliert. Oder Wildner Kartel, der das Ganze noch ein bisschen weiterführt und eine 1-1-1 ist, die +1/+1 kriegt, wenn man eine Plains kontrolliert und nochmal, wenn man Mountain kontrolliert. Und der ist, glaube ich, da so ein bisschen dran angelehnt eben. Ist eine 1-1-1, kann in dem Fall sogar ein bisschen mehr. Und wenn man eine bestimmte Condition erfüllt, dann wird er nochmal ordentlich gebufft. Ich muss sagen, so vom Design her mag ich diese Art von Kreatur eigentlich ganz gerne. Ja, vor allem das unterstützt einfach dieses Delirium, was am Anfang einfach schwächer war. Und jetzt bekommt Delirium einfach endlich gute One-Drops, sagen wir es mal so. Ich meine, die beste Kreatur, die Delirium vor dem hier hatte, oder die effizienteste, sage ich mal, war ja der Moldgrave Scavenger. Also die 2-Mana, auch wieder eins davon grün, 0-3 oder 0-4, ja. Die +3/+0 kriegt, wenn Delirium aktiv ist. Ja, und das ist halt eine Common, die an sich einfach erstmal nichts kann, außer blocken. Und der ist da deutlich besser. Auf jeden Fall. Aber ja, das ist er halt. Ich denke mal, wir können hoffen und vielleicht auch ein bisschen erwarten, dass Delirium noch ein paar andere ganz gute Karten bekommt. Das heißt, mit bisschen Glück wird Delirium, was ja ein bisschen schwach war als Limited-Archetyp, jetzt dann um einiges besser werden. Genau, noch zu erwähnen, Gnarlwood Dryad ist ein Uncommon, das heißt im Limited-Formaten ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ihr mindestens eine davon bekommt, vielleicht sogar zwei, je nachdem. Genau, dann machen wir aber auch weiter, was hast du noch ausgepackt? Die dritte Honorable Mention von mir ist Ishkana, Graf Widow. 5 Mana, 3/5 und jetzt kommt der Witz, eine legendäre Spinne, die erste in der Geschichte von Magic. Oh, mal wieder was für Commander, würde ich mal sagen. Ja, falls jemand was mit Spinnen machen will. Kann die denn was? Die kann einiges. Also Reach hat sie erstmal, ist klar, ist eine Spinne, muss sie können. Dann Delirium hat sie auch interessanterweise. Nämlich, wenn die aufs Spielfeld kommt und Delirium aktiv ist, kriegt man noch 3/1/2 Spinnentokens. Auch wieder mit Reach. Und dann hat sie sogar noch was. Nämlich für 6 Mana und ein schwarzes, also insgesamt 7, verliert ein Gegner ein Life für jede Spinne, die man kontrolliert. Oh, das klingt böse. Also ich kann mir vorstellen, jetzt gehen wir mal auf das Commander-Format, den als Commander rauspumpen, irgendwie Delirium aktiv halten und dann kriegt man schon Spinnen. Ja. So, dann flickert man sie vielleicht noch mit irgendwelchen Effekten. Ich weiß nicht, ob grün Flicker-Effekte hat. Nicht, dass ich wüsste, nee. Nee, aber trotzdem, die irgendwie loswerden, vielleicht in ja, Natural Order oder sowas reinpumpen und dann nochmal beschwören und dann mit den ganzen Mana einfach mal durchpumpen. Ja, ich sag's mal so, eine Sache, die tatsächlich bemerkenswert ist, wenn man sich jetzt mal konkret eben von der legendären Spinne und so entfernt für Commander, ist, dass das grün-schwarze Commander-Deck, jetzt mal so im Allgemeinen, ein Infinite-Mana-Outlet gefunden hat, das in der Command-Zone ist. Das gab's davor nicht. Wie meinst du Infinite-Mana-Outlet? Also wenn du Infinite-Mana generieren kannst, in schwarz-grün, und halt was davon farbig ist, kannst du die Karte spielen und kannst ja beliebig oft ihre Fähigkeit aktivieren. Jetzt verstehe ich's, ja, natürlich. Das heißt, das ermöglicht es Schwarz-Grün halt noch ein paar mehr Combo-Decks, sage ich mal, zu machen. Ah, verstehe. Du willst also praktisch die Fähigkeit einfach unendlich oft benutzen, bis der Gegner stirbt. Richtig. In dem Fall. Okay, das ist ziemlich stark, ja. Aber wie schaut denn die Karte im Standard oder im Limited aus? Also Limited würde ich sagen, absolut gut. Ich meine, die 3-5 ist jetzt kein schlechter Body. Und das Ding macht Tokens. Tokens sind ja im Limited eh eigentlich immer ziemlich gut. Und das ist auch ein Ding, dass eben wenn du mal in ein längeres Game kommst, was ja mit Delirium eigentlich so ein bisschen die Idee ist, dann kannst du diese Fähigkeit mehrmals aktivieren und damit echt deinen Gegner gefährden, selbst wenn halt das Board gestallt ist. Stimmt, ja. Da kannst du auch, wenn nur noch Ishkana selber drauf ist, dann ziehst du ihm halt einfach das eine Leben ab und zerrst ihn eigentlich runter. Stimmt, ja. Erstaunlich. Vor allem, wie gesagt, schon gesagt, die erste legendäre Spinne, da haben sie sich schon was Schönes überlegt. Mhm. Also es ist echt schön zu sehen, dass Wizards in der Hinsicht so ein bisschen eben auch auf die anderen Communities hört. Eben mit dem legendären Werwolf, den wir schon hatten, und jetzt mit der legendären Spinne. Das sind schon zwei ganz coole Sachen. Aber ich würde sagen, machen wir mal weiter mit deinen Honorable Mentions. Ja, meine ist Geezer und Geralf. Das ist der ganze Name schon, das sind einfach die beiden aus Innistrad. 4 Mana, eins davon blau, eins schwarz, 4/4. Legendäre Kreatur, auch wieder vielleicht was für ein Commander-Deck. Mhm. Aber der Effekt, wenn die beiden oder diese Kreatur das Spielfeld betritt, tut man die obersten 4 Karten der Bibliothek in den Friedhof. Das ist ein guter Delirium-Trigger, wenn man somit so spielt. Ja. Der zweite Effekt, während jeden, also von jedem Zug, auch meiner und der vom Gegner, darf man each of your turns, oh, hab mich verlesen, also immer zu meinem Zug darf ich eine Zombie-Kreatur aus meinem Friedhof einfach spielen. Also casten. Ich muss sie schon bezahlen, aber ich darf sie einfach casten. Jo. Das heißt, ich habe vielleicht irgendeinen starken Zombie gerade entsorgt durch Geezer und Geralf und hole mir einfach gleich wieder. Ja. Ja, die Karte hat auf jeden Fall Potenzial. Also da kann man echt interessante Dinge damit tun. Und grün-blau, nicht grün-blau, was sage ich? Schwarz-blau. Jesus. Oder blau-schwarz. Ja. Das Deck will ja eh so ein bisschen seinen Friedhof füllen. Und die Karte kommt da ganz gut, würde ich sagen. Also die arbeitet ja eben auch gut damit, wenn man viel in seinem Friedhof hat. Und damit kann man einfach kontinuierlich Value generieren. Und es gibt jetzt in Standard echt nicht so viel Graveyard Hate zurzeit. Außer eben mit Kalitas. Eben. Aber außerdem wird's schon echt mager. Ja, vor allem man muss ja sich auch bedenken, das sind auch wieder solche Midrange-Decks. Also auch Decks, die einfach eher im Late-Game dann zünden oder da erst sich entwickeln. Und man kann im Early-Game ziemlich viel traden. Einfach den Gegner unter Druck setzen und ihr einfach wirklich alles abverlangen, dass er irgendwie am Leben bleiben muss. Dann droppt man die Karte und kann alles, was man vorher getradet hat, einfach wieder reinholen. Ja. Und das ist schon ziemlich stark. Und da muss der Gegner dann auch aufpassen, beziehungsweise er muss dann einfach damit klarkommen, dass der komplette Friedhof einem frei liegt. Was ich auch cool finde an der Karte, ich habe dir ja schon so ein bisschen davon erzählt, ich glaube, man wird tatsächlich ein Standard-Sultai-Deck bauen können, das relativ viel mit dem Friedhof arbeitet. Und da könnte neben dem halt Gitrog-Monster und anderen die Karte, glaube ich, auch einfach reingehen. Kommt halt drauf an, was man sonst noch spielt, aber wenn man ein paar Zombies hat, sag ich mal, für die Lower Drops, dann sollte da schon durchaus was möglich sein, denke ich. Ja, also das wird sich auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, wir sind nur zur Hälfte der Spoiler durch. Ich denke, da wird auf jeden Fall noch eine Bombe kommen für die Farbkombo. Hoffe ich einfach. Vielleicht. Einfach, damit es interessant bleibt. Es soll ja nicht nur weiß die stärkste Farbe bleiben. Wird es aber wahrscheinlich. Egal. Genau, das sind sie. Und dann machen wir gleich weiter mit meiner zweiten Karte. Ich muss da gleich vorneweg sagen, ich weiß gar nicht, warum ich sie nehme. Aber sie ist sehr interessant, denn es wird sich noch zeigen, wo sie ihren Platz finden wird. Nämlich Lupine Prototype. 2 Mana, Wolf Construct, also ist ein Artifact-Creature. Ihr werdet die Karte wahrscheinlich vielleicht anschauen, während wir die erwähnen, aber einfach nur, um das zu beschreiben, das ist ein Wolf in einem Anzug, in einem fucking Mecha-Anzug. Irgendwie also, schon, ja. Also es sieht aus wie irgendwas, was direkt aus, keine Ahnung, Bioshock oder so kommen könnte. Ja, oder irgendein Power Ranger. Das ist einfach ein Werwolf-Power Ranger. Ja, auf jeden Fall 2 Mana, 5-5. Klingt jetzt erstmal, wow, 2 Mana für 5-5 hat leider eine kleine Downside. Kann nicht angreifen oder blocken, außer ein Spieler hat keine Karten auf der Hand. Ja. Gut, um das mal zu zerbrechen. Es spielt sehr gut mit Delirium, weil man kann diese Karte entsorgen und hat schon mal mit 2 Typen, eben Artefakt und Kreatur, was getriggert. Du hast erwähnt, die könnte einen Platz finden in einem Madness-Deck, also schwarz-rot, das nichts spielt, was mehr als 3 Mana kostet. Ja klar, also so ein richtiges in-dein-Gesicht-Madness-Deck. Im Endeffekt spielst du die ganzen billigen Madness-Sachen, also natürlich mit hauptsächlich einem Vampir-Theme, halt mit Falkenroth Gorger und so weiter. Aber die wichtigen Karten in dem Deck sind im Endeffekt 4-mal Asylum Visitor, 4-mal Lupine Prototype und eventuell eine gewisse Menge an Seagate Wreckage. Ja doch, Seagate Wreckages. Weil mit Asylum Visitor, wenn du eine leere Hand hast, kriegst du schon mal 2 Karten pro Zug, die du nachfüllen kannst. Mit Seagate Wreckage kannst du, wenn du das von den Trägern her richtig machst, auch nochmal eine Karte ziehen. Also bis zu 3 günstige Karten pro Zug. Wenn du die alle entsorgen kannst, dann ist das richtig krass. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem neuen Madness-Deck, neuen Möglichkeiten. Auch an sich, man könnte den Lupine Prototype auch in einem Delirium-Deck einfach sacken, in Emerge rein zum Beispiel. 2 Mana ist auch ganz okay, wenn man gerade nichts anderes findet. Oder man will einfach Delirium triggern, indem man irgendwas mit Emerge rein sackt. Oder, keine Ahnung, einfach anders opfern für irgendwelche anderen Sachen. Also interessante Karte und es wird sich auf jeden Fall noch zeigen, wo sie wirklich ihren Platz hat. Ob es vielleicht das Deck ist, was du gerade erwähnt hast, oder ganz anders. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre, dass man ein schwarz-basiertes Control-Deck spielt, das wirklich hart darauf geht, dem Gegner einfach alles aus der Hand zu nehmen. Das wäre eine andere Möglichkeit. Ja, natürlich, weil dann triggert sein Effekt auch und er kann dann angreifen und blocken. Ja. So natürlich auch. Ja, machen wir die letzte Karte, die zu erwähnen ist. Nephalia Academy ist ein Land, ist, sagen wir mal, ein Utility-Land an sich. Die Fähigkeit ist einfach, also kurz gesagt, wenn irgendeine Fähigkeit oder irgendein Zauber vom Gegner sagt, discard a card, also eine Karte abwerfen, kann ich stattdessen diese Karte herzeigen und sie oben auf meine Bibliothek legen, statt sie irgendwo anders hinzuschmeißen, wo auch immer sie gelandet werde. Achso, und natürlich kann man sie für ein Colorless tappen. So, die Utility ist interessant. Also, ich wüsste jetzt nicht, wo man das jetzt unbedingt gebrauchen könnte. Es gibt Karten, die sagen Discarde, also der Gegner muss discarden, aber die werden selten gespielt, im Limited auch nicht so viel. Soll einen davon schützen, vielleicht ist sowas fürs Sideboard gedacht im Limited. falls man verzweifelt an den ganzen Pick the Mind oder wie auch immer das heißt. Pick the Brain, ja. Und solche Karten, wenn man davon einfach gestresst ist, tut man einfach die rein und rettet sich dadurch. Ja, also die ist vielleicht nicht unbedingt offensichtlich stark, aber die Karte ist, denke ich, einfach cool in der Hinsicht, dass es diesen Effekt so noch nicht wirklich gibt. Ja, das auch. Also ich denke, da kommt noch was. Ansonsten würden sie so eine Karte nicht designen. Mhm. Behaupte ich es einfach mal. Es gibt schon ein paar Karten in einem Set, was absolut fehl am Platz war. Wie heißen die aus Kahns, die mit Ugins Grab oder so? Meinst du Ugins Nexus? Ist es Ugins Nexus, die besagt, wenn der Gegner einen zusätzlichen Zug bekommt, überspringt er diesen Zug und wenn Ugins Nexus in Friedhof kommt, kriegt man einen zusätzlichen Zug und ist eine Mythic. Hat in dem Set überhaupt keine Daseinsberechtigung, ist absolut eine schlechte Karte und ich glaube, als ich sie gezogen habe, habe ich sie gegessen. Also die hat mich so aufgeregt, dass sie mir einen Mythic-Slot geklaut hat aus meiner Box. Ich habe sie einfach gegessen. Na, hoffentlich hat es wenigstens geschmeckt. Ein bisschen nach blauer Farbe. Okay. Egal. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, den du da erwähnst, weil wenn man sich das anschaut, was wir gerade hatten, eben diesen Lupine Prototype und jetzt eben Nefalia Academy, die ja klar ein Discard-Hoser ist, wenn man so möchte, dann besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass wir noch stärkere Discard-Synergie bekommen in Eldritch Moon. Ja, und das ist eigentlich, das wird Schwarz wieder ein bisschen voranbringen in andere Richtungen, würde ich mal sagen, wenn man so spielen will. Ich meine, es gibt ja immer noch die gute alte Karte Duress, die im Standard spielbar ist und dann kann man Duress damit kontern, wenn man will. Also das ist, wie gesagt, eher Limited oder Kitchen Table Magic. Wenn man irgendwie einen Freund hat, der die ganze Zeit mit Duress arbeitet, einen damit nervt, dann sagt man, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja. Also, ja, wie gesagt, es wird sich noch zeigen, worauf das spielt. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Mhm. Unseren Top 10. Unsere Top 10. Und wir machen es einfach so. Wir erwähnen abwechselnd immer von unten nach oben, also von der schlechtesten von der 10. bis zur 1. Karte, abwechselnd unsere Top 10. Und ich würde mal sagen, du darfst anfangen. Juhu! Ja, die allererste Karte in meinen Top 10 auf dem 10. Platz ist Soul Separator. Eine sehr, sehr interessante, wenn auch nicht besonders gute Karte. Im Endeffekt ist es ein 3-Mana-Artefakt, das man für 5 Mana tappen und opfern kann. Und sie besagt das Folgende. Man schickt eine Karte aus seinem Friedhof ins Exil und dann packt man ein Token auf das Spielfeld, das eine Kopie von der Karte ist, außer dass es eine 1-1 ist und ein Spirit noch mit Flying zusätzlich. Und dann packt man noch ein zweites Token aufs Spielfeld, nämlich einen schwarzen Zombie. Und die Power und Toughness von dem Zombie sind gleich mit der Power und Toughness von der Kreatur, die man geexiled hat. Also damit ich das jetzt verstehe, um es kurz zu fassen. Man schickt praktisch irgendwann eine Kreatur, sagen wir mal eine Kreatur mit irgendeinem Effekt, 5-5 ins Exil und bekommt den Effekt getrennt und den Body getrennt. Richtig. An sich. Das ist interessant, könnte wieder zu komischen Meme-Decks führen, wie Brain Energy, $20 Meme-Deck, was einfach Standard zu 50% auseinandergenommen hat, was einfach total bescheuerte Combo hernimmt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass diese Karte gut sein wird, aber die ist bei mir in den Top 10, weil ich finde, dass die vom Flavor her einfach so perfekt ist. Auf dem Artwork sieht man eben einen Menschen, der auf so einer Art Streckbank liegt oder auf einem Operationstisch, wenn man so möchte, und dessen Geist eben von seinem Körper getrennt wird. Wo also das passiert, was auch auf der Karte passiert. Man wird sozusagen die komplette Existenz von einer Kreatur los, schickt sie eben ins Exil, um ihre Seele und ihren Körper getrennt zu haben. Und das ist ein klassisches Trope in, ja, diesem eben viktorianischen Horror. So Sachen wie Frankenstein und so weiter. Ja, stimmt. Das muss schon ziemlich gruselig sein, wenn man wird von seinem Körper getrennt, muss als Geist durch die Nacht schwirren und wahrscheinlich noch seinem blöden Zombie-Körper hinterher eiern und schauen, dass der keinen Blödsinn macht. Ja, das ist eigentlich schon ziemlich cool vom Flavor. Das stimmt. So, dann... Meine Top 10 fängt mit Summary Dismissal. Dismissal? Dismissal. Wie auch immer. An. Das ist eine blaue Karte. Wie vielleicht einige Zuhörer vielleicht wissen, ich hasse Blau. Und vor allem hasse ich solche Arten von blauen Karten, nämlich Counterspells. Aber ich finde diese Karte irgendwie ziemlich cool designt, muss ich sagen. Das ist 4 Mana, 2 davon blau, Instant Speed Karte, die besagt Exile all other spells and counter all abilities. Das heißt, kurz gesagt, alles auf dem Stack. Wirklich alles. Jede aktivierte Fähigkeit, jede Planeswalker-Ability, alles, was triggert, außer Mana-Abilities, die kommen nicht auf den Stack, sagt man einfach nein. Ja. Einfach nein. Jetzt kommt der Witz. Exile all other spells. Bedeutet, die Spells werden nicht gecountert. Dadurch kann man uncountable Spells countern, sagen wir mal. Man kann on-cast-Triggers countern, indem man besagt, der wurde nie gecastet, er wird nämlich exiled. Also diese Karte sagt zu einfach allem, was Eldrazi ist, nein. Zu allem, was irgendwelche Kombos sind, sagt es nein. Zu diesen bescheuerten 10 Cutthroat-Triggern sagt er nein. Mhm. Und ich will gar nicht anfangen, was das in Commander alles anrichten kann. Es ist auf jeden Fall eine coole Karte und ein sehr kreativer Take, was einen Counterspell angeht, denke ich. Auf jeden Fall. Und der Flavortext ist eigentlich ziemlich sneaky. Oh, der ist on point. Ja, let's start fresh, shall we? Passt perfekt, meiner Meinung nach. Absolut. Ja, dann darfst du jetzt wieder weitermachen mit deiner Karte auf Platz 9. Ja, die Karte, die ich auf Platz 9 habe, ist mal wieder zu guten Teilen eine Flavor-Karte. Nämlich ist das Providence. Für 7 Mana ist das eine Sorcery, die sagt, your life total becomes 26. Aber das war's noch nicht. Denn man kann diese Karte auch aus seiner Opening Hand vorzeigen. Und wenn man das tut, wird das Life Total am Anfang der eigenen ersten Upkeep 26. Ohne dass diese Karte gecastet wurde. Das heißt, man kann sie sich für später nochmal aufheben. Ja, stimmt. Und sich zum Beispiel, wenn man es im Late-Game ist, man merkt, okay, ich habe nur noch 4 Life, ich überlebe das nicht mehr lange. Ach, warte mal, ich habe die Karte nochmal. Dann nochmal auf 26 hoch. Mhm. Aber was, also die Karte selbst, ist es gar nicht so sehr, oder ist gar nicht so wirklich der Grund, warum die in meinen Top 10 ist, sondern was ich hoffe ist, dass es einen Cycle von diesen Karten geben wird in Eldritch Moon. Jede Farbe kriegt eine und in jeder Farbe ist es irgendein anderer Effekt. Ah, für die Opening Hand? Genau. Ah, ja, das ist so ein... Ja, Miracle ist ja auch eine alte Fähigkeit, die auch besagt, also sowas ähnliches, wenn diese Karte gerade gezogen wurde, dann kann man sie vorzeigen und für Miracle-Kosten casten. Wenn es die erste ist, die man in diesem Zug gezogen hat. Genau, und das ist fast dasselbe, indem man sagt, hey, das ist eine Opening Hand, du darfst sofort davon profitieren, ohne sie bezahlen zu müssen und ohne sie zu wirken. Ja, das wäre eigentlich schon ziemlich cool, wenn alle Farben sowas bekommen würden. Mhm. Und es gibt tatsächlich schon sogar mehrere verschiedene Zyklen, die sowas gemacht haben. Da gibt es nämlich einmal die Ley Lines, das ist ein klassischer Cycle von Enchantments, mit halt so Karten wie Leyline of the Void zum Beispiel, die auch sagen, also sind alles 4 Mana Enchantments und die darf man dann auch, wenn man sie in der Opening Hand hat, direkt aufs Feld legen und damit das Spiel beginnen. Und die haben alle verschiedene Effekte, zum Beispiel Leyline of the Void sagt halt, alles was in Friedhof gehen würde, wird stattdessen exiled und so weiter und so fort. Ja, also da kann ich mir schon einiges vorstellen. Das ist jetzt zum Beispiel wie in unseren Podcast zu Eternal Masters gab es ja dasselbe mit den Schreinen. Da hat ja, oder waren das Schreine? Ja. Honten, wie auch immer die genannt wurden. Auch jede Farbe hat eins bekommen. Ja, das wäre eigentlich, wie gesagt, eigentlich ganz cool. Mhm. Stimmt. Ja, von daher, ich hoffe eben, dass sie das tatsächlich machen und das durchziehen, dass das so ein klassischer 5-Farben-Cycle wird, wie man ihn schon oft gesehen hat. Würde mich freuen. Ja, würde ich sagen, machen wir mit meiner Platz 9 weiter. Jo. Und das ist eigentlich auch, also das, der Karte geht es mir auch mit dem Flavor, aber auch um den Effekt. Aber flavormäßig ist die Karte einfach cool. Also Oath of Liliana, tatsächlich, Liliana betritt die Justice League. Das ist eigentlich eigentlich fast traurig. Ich hasse die Justice League. Aber egal. Oath of Liliana, erstmal zum Effekt. 3 Mana, 1 davon schwarz, Legendary Enchantment, natürlich wie die anderen Oaths. Wenn das das Spiel betritt, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Was gar nicht mal so schlecht ist. Also den Gegner einfach zu Removal zwingen. Damit kann man zum Beispiel an Indestructible vorbeikommen. Zum Beispiel, wenn er nur noch Ulamog auf dem Feld hat, ja, muss er Ulamog weghauen. Ja, die erste Fähigkeit ist im Endeffekt so, wie wenn man To the Slaughter ohne Delirium spielt. Genau. Noch weiter, die Oaths haben natürlich so einen Trigger-Effekt für Planeswalker. Am Anfang von jedem Endstep, wenn ein Planeswalker das Spielfeld unter meiner Kontrolle betreten hat, tut man ein 2-2 Zombie aufs Spielfeld. Nicht mal getappt, ja? Einfach aufs Spielfeld. Natürlich spielt es wunderbar mit Planeswalkern zusammen, mit Liliana vielleicht, die wir später vielleicht erwähnen werden, weiß ich nicht. Vielleicht. Aber man muss auch noch beachten, das ist ein Legendary Enchantment. Das Ding spielt super mit Delirium zusammen, indem man das natürlich viermal reinpackt, sagen wir mal, und natürlich dann viermal Removal hat. Und dann castet man das Ding nochmal, entfernt dadurch ein Enchantment und schon hat man einen seltenen Typen im Friedhof, der Delirium aktiviert. Jo, das kennen wir ja schon von Oath of Nissa zum Beispiel. Das wird sehr gerne gemacht, ja. Weil Oath of Nissa an sich schon eine starke Karte ist, für einen Mana eben Top-Deck-Manipulating und dann noch der Effekt, dass man jeden Planeswalker casten kann, wie man will, von dem Mana her. Und auch sich selber dann ersetzt, sagen wir mal. Also sie schmeißt sich selber raus und triggert auch Delirium. Und Grün ist ja eine Delirium-Farbe. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass Oath of Liliana und Oath of Nissa ein Delirium-Deck gespielt werden könnten. Jo. Muss nicht. Kann. Aber das wird sich noch zeigen. Ja. Bisschen schade bei der Sache ist halt eben, dass wir die ganzen Token und halt eben so Swarm-Decks haben, die eher mit vielen Kreaturen als mit großen Kreaturen spielen. Da ist der Sacrifice-Effekt natürlich leider nicht so stark. Ja, da sucht er sich einfach irgendein Token raus und das war's dann auch wieder. Jo. Aber vom Flavor her auf jeden Fall exzellente Karte. Der Flavortext natürlich. Liliana ist ja eine kleine Diva, um es mal so zu nennen. Und irgendwie wurde sie ja überredet, der Justice League beizutreten. Und der Flavortext, I'll keep watch. Happy now? Ja, also, perfekt. Ja, perfekt, das trifft Liliana wohl ziemlich gut. Ja, deine Platz 8. Platz 8 bei mir hat eine Karte, die auch Teil eines Mini-Zykluses ist. Es gab ja im ersten Innistrad-Block den Tree of Redemption. War auch eine 4-Mana-Pflanze, 0-13 mit Defender, die gesagt hat, man konnte sie tappen und dann konnte man Life-Totals mit dem Tree tauschen, und zwar das eigene. Das heißt, üblicherweise konnte man das benutzen, um halt einfach mehr Life zu haben. Aber jetzt gibt's eine neue Version, sage ich mal, davon, nämlich den Tree of Perdition. 4 Mana, 0-13 Defender wieder. Man kann ihn tappen, um das Life-Total von Target Opponent mit der Toughness von Tree of Perdition zu tauschen. Ja, und falls es noch niemandem aufgefallen ist, wir haben so eine Karte, die heißt Triskaider Phobia. Spielt sehr gut damit, indem man das Triskaider Phobia rausbringt und Tree of Perdition. Der Gegner kann da vielleicht nicht mehr drauf antworten. Sieht eigentlich schon, was gerade passieren wird. Am Ende seines Zuges tappt man einen Baum, er bekommt 13 Leben, Upkeep von einem selber startet, er hat 13 Leben verloren. Richtig. Man kann ihn damit eigentlich auch runterbringen auf 13, man kann ihn noch weiter runterdrücken, indem man, keine Ahnung, seinen eigenen Tree entweder zum Blocken hernimmt, ihn runterschwächt oder ihn selber einfach boltet, sagen wir es mal so. Ja. Also man kann ziemlich viel Blödsinn machen, um den Gegner noch weiter runterzuschrauben. Man kann damit auch finishen, indem man einfach sagt, okay, ich benutze irgendwas, was sagt, Target Creature gets 5 Damage, wie zum Beispiel Lightning Axe. Man Lightning Axe seinen eigenen Tree of Perdition. Das Ding hat nur noch 8 Leben. Nee, das funktioniert nicht. Also Schaden und Toughness sind ja verschiedene Sachen. Wirklich? Ja, also er wäre dann immer noch eine 0-13. Das heißt, man müsste irgendwas mit minus x minus x oder so nehmen. Schaden, der markiert ist, wird nicht von der Toughness abgezogen. Okay, dann trotzdem selbes Beispiel. Man minus x ihn irgendwie, sagen wir mal, dann nehmen wir Languish. Man macht ihn minus 4, minus 4. Er ist dann auf 9. Vielleicht hat man gerade 9 Damage, die man durchdrücken könnte. Tappt den, 9 Life, geht durch, ja. Fertig. Und wo diese Karte meiner Meinung nach insbesondere cool ist, ist Commander natürlich. Weil da verliert man nicht 7 Life, da verliert man 27. Durch einmal tappen. Ja. Nice Lightning Bolt. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir weiter mit meiner Platz 8. Jo. Plain and simple, Murder. Flavor Text, it's not work if you enjoy it. Das stimmt, durchaus. Murder, 3 Mana, 2 davon schwarz, instant, destroy target creature. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist einfach ein neuer Instant Removal, Direct Removal. Momentan ist Ultimate Price immer noch das bessere Direct Removal für Instant Speed. Wahrscheinlich, weil es nur 2 Mana kostet. Und dadurch, dass man... Also Ultimate Price besagt ja Destroy Target Monocolored Creature. Wir spielen aber momentan so gut wie gar nichts, was mehr als eine Farbe hat. Eine Sache ist aber doch wichtig, fällt mir gerade auf. Ja. Monocolored beinhaltet nicht farblos. Ah, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber Ultimate Price in dem Sinne immer noch besser, weil man ja selten auf Colorless treffen wird. Also momentan. Wird sich noch zeigen, natürlich, was jetzt dabei rauskommt, was man dann spielt. Aber an sich, Ultimate Price immer noch Special Removal. So an sich. Wofür ich mir aber vorstellen kann, wofür Murder einfach geprintet wurde, ist, um Ultimate Price zu ersetzen. Denn wie wir wissen, sobald Kaladesh rauskommt, fliegt Dragons und Origins raus. Und dann ist Ultimate Price weg. Und dann bräuchte man eigentlich einen neuen Instant Speed Removal, um diesen, um das einfach nicht zu unterbrechen. Ja, durchaus. Ja, und dann ist es einfach ein guter Removal, wie gesagt, Destroy Target Creature, keine Limitierungen, einfach plain and simple. Was auch cool ist, das Ding tötet Emrakul nicht, der hat Schutz vor Instants und nicht vor Sorceries. Sorry. Aber tötet ziemlich viel anderes Zeug. Richtig. Ist einfach ganz nett, dass man so ein bisschen Instant Speed Removal bekommt, das tatsächlich nicht, ich sag mal, conditional ist, ebenso wie Ultimate Price oder Grasp of Darkness oder ähnliche. Genau. Aber dann machen wir einfach weiter. Ja. Deine Platz Nummer 7. Das ist Eternal Scourge. Eine 3-Mana, 3-3 Kreatur Eldrazi Horror. Und man darf Eternal Scourge aus dem Exil casten. Und wenn er das Ziel von einem Spell oder einer Ability, die den Gegner kontrolliert, wird er geexiled. Aber das ist eigentlich irrelevant. Der wichtige Teil dabei ist, dass man ihn aus dem Exil casten kann. Ist jetzt für Standard nicht so wichtig, aber in Legacy gibt's ein, ich sag mal wahrscheinlich so fast schon Tier 3 Deck, nämlich Food Chain. Und Food Chain ist wahrscheinlich eins der krassesten Enchantments aller Zeiten. 2 Mana und ein grünes. Du kannst eine Kreatur mit Food Chain ins Exil schicken und kriegst X plus 1 Mana, wobei X gleich der CMC von der Kreatur ist. Das heißt in anderen Worten, Food Chain mit Eternal Scourge ist eine Infinite Colored Mana Combo in beliebigen Farben. Das ist krass. Also ich kenne mich in Eternal Formaten nicht so aus, aber das klingt ziemlich krass. Weiß gar nicht, was ich da noch dazu sagen soll. Ja, Food Chain ist einfach absolut lächerlich und vielleicht wird das Food Chain Deck in Legacy, dadurch, dass dieses Ding geprintet wurde, jetzt noch ein bisschen besser. Noch besser? Es war davor nicht so gut. Ach so. Egal. Interessante Karte einfach, dass wieder einfach so neue Sachen, dass man einfach so, also dass das auf der Karte drauf ist, du darfst das Ding aus dem Exil rauscasten. Ja. Weil es ist ja ein Eldrazi und Eldrazis können das einfach. Die können eigentlich einfach so aus dem Exil aufbauen. Die halten sich nicht an Regeln. Nein, tun sie nicht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der nächsten Karte von dir. Ja, dann müssen wir kurz die Liste wechseln. Ja, so jetzt kommen wir zu den Karten in vorderen Rängen, die für mich tatsächlich wichtig sind oder für mich einfach wichtig von der Farbe, von der Spielbarkeit. Collective Resistance. Drei Mana, zwei davon rot. Mal kurz runterscrollen, das Bild ist ziemlich groß. Besagt, choose one or more. Das ist eine Escalate-Karte mit Sorcery Speed. Das macht sie leider ein bisschen schlecht, dadurch, dass es Sorcery Speed ist. Aber die Effekte finde ich gar nicht mal so schlecht. Es sind drei Effekte. Ich fange mal von unten an. Collective Resistance deals 3 Damage to Target Opponent. Also erstmal ein Bolt ins Gesicht des Gegners. Ja. Oder Collective Resistance deals 4 Damage to Target Creature. 4 Schaden im momentanen Standard tötet ziemlich viel. Es tötet ein Avacyn. Ein Kalitas. Und eigentlich alles andere, was ziemlich wichtig ist. Es tötet auch gebuffte Kreaturen durch Always Watching. Also es könnte auch irgend so einen blöden Talia's Lieutenant raushauen. Mhm. Oder Talia selber. Ja. Und der dritte Effekt, Target Player discards all cards in his or her hand, then draws that many cards. Kann man auf sich selber machen, wenn man gerade nichts hat, was man will. Man kann den Gegner damit ärgern, wenn man weiß, okay, der hat gerade irgendwas auf der Hand, was ich nicht mehr auf seiner Hand sehen will. Und zwingt dann einfach eine neue Hand zu ziehen. Und Escalate kostet nur ein Mana. Das heißt, ich kann diese Karte für praktisch 5 Mana komplett ausschöpfen. Ja, das ist cool. Und für 5 Mana für 3 Damage an Gegner, 4 Damage zu einer Kreatur und seine Hand loswerden. Ja, finde ich recht solide. Kann gespielt werden, muss ich noch schauen, ob ich das vielleicht irgendwo verpacken kann. Aber ich kann mir vorstellen, für Limited ist das Ding auf jeden Fall saftig. Ja, also die Karte, muss ich sagen, gefällt mir auch echt. Es freut mich auch, dass sie mal wieder einen sogenannten Wheel of Fortune-Effekt geprintet haben. Und interessant hierbei ist, dass es halt eben one-sided ist. Also Wheel of Fortune ist eine ganz alte Karte, auch, ich glaube, noch aus Alpha. Für 2 Mana und ein rotes besagt die, jeder Spieler wirft seine Hand ab und zieht 7 neue Karten. Ist halt in entsprechenden zum Beispiel Combo-Decks ziemlich krass. Collective Resistance ist ein bisschen schlechter, weil es eben nicht 7 Karten sind, sondern that many cards. Aber seien wir mal ehrlich, wenn man mit dem Ding auch noch jedes Mal auf 7 raufziehen würde, dann wäre es absolut broken. Ja, es fehlt nur noch, dass es Instant Speed ist. Dann könnte es eigentlich fast schon eine Mythic sein. Ja. Also, auf jeden Fall. Coole Karte, definitiv. Ja, kommen wir zu deiner nächsten Karte. Ja, bei mir auf Platz 6 ist der Elder Deep Fiend. Das ist eine 8 Mana Eldrazi-Kreatur, ein Oktopus interessanterweise. Also ein Eldrazi-Oktopus? Ja, selbst die Meereskreaturen bleiben nicht verschont von dem Wahnsinn. Ja, richtig. Eine 5-6 mit Flash, schon mal coole Sache. Und dann hat der gute Mann Emerge für 5 und 2 blaue Mana. Und wenn man Elder Deep Fiend castet, tappt man bis zu 4 Target Permanents. Hört sich jetzt erstmal nicht so krass an, vor allem weil der Mana halt relativ teuer ist, aber wir wissen ja schon, Emerge, die Kosten davon darf man nicht so auf Face Value nehmen, weil man ja immer was dafür opfert. Die nächste wichtige Sache ist, es ist ein Cast-Trigger, das heißt, den kriegt man, selbst wenn das Ding gecounterspelled werden sollte, und die Karte hat Flash. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach der wichtigste Teil an dieser ganzen Karte, weil Emerge, ich hab's schon damals gesagt, als wir die Mechanik gesehen haben, Emerge mit Instant Speed ist richtig extrem. Man kann damit so viel Zeug machen, auch an, ich sag mal, Combat, Trickery und so weiter. Oder einfach mal einen Removal-Spell vom Gegner komplett nutzlos machen. Es ist nice. Und dann kriegt man natürlich noch den krassen Tempo-Swing, wo man einfach 4 Permanents vom Gegner tappen kann. Ja, also mal als Szenario. Der Gegner tappt schon mal 3 Mana oder sagen wir mal 2 Mana für ein Declaration in Stone oder ja für ein Ruinous Path. Sagt, ja, ich hau dir das weg. Und sagst du, Moment, ich flash jetzt mit Emerge den Elder Deep Fiend rein, sack einfach die Kreatur, die gerade getargetet wurde, tappt dem Kerl noch sein restliches Mana und dann muss er erstmal schauen, wo er bleibt. Weil ja, in meinem Zug ist das Ding dann angriffsbereit. Oh ja. Und man kann auch, wenn man will, zum Beispiel die Kreaturen vom Gegner tappen oder worauf man eigentlich gerade Lust hat. Also sehr, sehr coole Sache. Ja, also bin auch total begeistert davon. Nicht begeistert bin ich, dass das Ding blau ist, eigentlich. Aber ja, das ist persönliche Meinung. Ich würde mal sagen, machen wir mal weiter mit deiner 6. besten Karte. Ja, und das ist eine Karte, wo die wurde heute gespoilert. da habe ich mir einfach gedacht, was haben die sich dabei gedacht? Deploy the Gatewatch. Allein schon flavormäßig, dass einfach schon wieder die Justice League dabei ist. 6 Mana, 2 davon weiß, Sorcery. Look at the top 7 cards of your library. Put up to 2 Planeswalker cards from among them onto the battlefield. Man schaut sich erstmal die obersten 7 an. Wenn da ein Planeswalker drin ist, kommt er einfach aufs Feld. Für 6 Mana. Das heißt, die meisten starken Planeswalker kosten sowieso schon so viel. Und wenn man dabei noch 2 rausfischen kann, kriegt man vielleicht für 6 Mana ein Value raus. Also, die Planeswalker würden wahrscheinlich alleine mehr kosten. Und die übrigen Karten werden gar nicht in den Friedhof gepackt, sondern kommen einfach unter die Bibliothek. Diese Karten verschwinden nicht. Ja. Diese Karte ist gestört. In jedem Planeswalker-Deck, in jedem Super Friends-Deck ist das Ding einfach Gold wert. Da gebe ich dir recht, absolut. Also, viele Leute werden wahrscheinlich richtig traurig sein, wenn sie das Ding Limited kriegen. Aber vielleicht lässt sich da ein Standard was machen. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, das schwarz-weiße Control-Deck kommt so gut wie ohne Kreaturen aus. Wenn man das doch ein bisschen erweitert und vielleicht ein bisschen Planeswalker-zentrischer macht, besteht eventuell die Möglichkeit, mit Deploy the Gatewatch zu arbeiten. Stell dir einfach mal vor, man droppt einfach einen Sorin, der selber schon 6 Mana kostet, findet vielleicht noch einen Gideon, ja, der glaube ich auch 4 Mana kostet, und hat schon für 6 Mana 10 Mana Planeswalker rausgehauen, die auch noch ultra stark sind, beide sofort aktivieren kann mit ihren Fähigkeiten. Also im Grunde genommen, wenn man damit 2 Planeswalker rausfischt, ist das Spiel eigentlich schon fast vorbei. Ja, also es ist im Endeffekt so ein bisschen Collected Company für Planeswalker. Ja, was haben die sich dabei gedacht? Das, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, wie gut die Karte letztendlich sein wird. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da was geht. Vor allem, wir haben ja auch noch, wie heißt's, Cryptolith Rite in Standard. Ja. Das heißt, die Möglichkeiten da sind ziemlich krass. Zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, Catacomb Sifter haben wir. Der lässt dich ja immer scryen, wenn eine Kreatur stirbt. Das heißt, damit kannst du so ein bisschen dein Deck stacken. Cryptolith Rite macht dir eine Menge Mana. Dann spielst du noch halt diese paar kleinen Kreaturen mit Tokens und so weiter. Dann kannst du die tappen und du kannst Deploy the Gatewatch spielen und kriegst deine ganzen Planeswalker und plötzlich bist du im Late Game. Also, man selber ist im Late Game, der Gegner nicht. Eben. Also für ihn ist das Game vielleicht vorbei dann. Ja. Also das ist auch eine Karte, die ist ein bisschen eindeutiger als zum Beispiel Seasons Past. Die Karte, als die gespoilert wurde, haben sich die Leute gedacht, was soll ich denn damit? Und auf einmal ist ein ganze Combo daraus entstanden. Ja, also Absen, Seasons Past, mit Planeswalkern, mit dem Ding, Control. Ja, ich glaube, da werden wir noch was richtig Schönes sehen. Oh, wenn die Leute wieder auf Deck-Tacken gehen. Ja, aber bevor wir hier neue Unterhosen brauchen, machen wir einfach mal weiter. Ja, meine Nummer 5 ist, ich glaube, das ist doch auch bei dir die Nummer 5, oder? Ist es bei mir auch die Nummer 5? Ja, tatsächlich. Das ist also jetzt Zufall, das haben wir jetzt überhaupt nicht koordiniert. Das ist tatsächlich bei beiden die Nummer 5. Also von uns beiden die fünft coolste Karte in dem Set. Und vor allem die einzige, die wir auch zusammen überhaupt in der Top 10 haben. Ja, tatsächlich. Oh, also Mann. Das ist fast schon, erzähl du, fast schon ein bisschen creepy so von der Koinzidenz her, vor allem mit den ganzen Eldritch Moon Sachen und dem Wahnsinn und so. Muss ich die wieder mit der Zeitung hauen? Nein, bitte nicht. Okay. Distended Mindbender. Wir haben ein 5-5 Eldrazi Insekt für 8 Mana, das auch wieder Emerge hat für 5 und 2 schwarze Mana, also insgesamt 7. Und der besagt, wenn du ihn castest, muss Target Opponent halt seine Hand revealen und du wählst eine Non-Land-Karte mit CMC 3 oder weniger und eine Karte mit CMC 4 oder mehr. Und der Gegner muss dann diese beiden Karten abwerfen. Also im Endeffekt ein besserer Thought-Not-Seer ohne Downside, dadurch, dass der Thought-Not-Seer, wenn er stirbt, der Gegner eine Karte kriegt. Ja. Also man kann den potenziell für 2 schwarze casten, bekommt einen 5-5-Buddy, ja, und haut dem Gegner noch Zeug aus der Hand raus. Mal abgesehen davon, dass man noch weiß, was er auf der Hand hat, was ziemlich stark ist. Hier ist auch eine interessante Sache. Thought-Not-Seer spielen. Man kriegt eine Kreatur. Der Gegner muss eine Karte abwerfen. Hat man zwei Karten in einer Karte sozusagen. Dann spielt man den Kerl für Emerge und sind opfert den Thought-Not-Seer. Sind dann drei Mana für den, ja? Drei Mana. Du kriegst, du verlierst eine Kreatur, du kriegst eine Kreatur, der Gegner muss nochmal zwei Karten abwerfen und zieht noch eine. Das heißt, insgesamt kommst du auf eine Card Advantage von drei Karten. Ja. Also, die Eldrazi-Kombo ist real. Oh ja. In diesem Set. Sick. Ja. Ziemlich sick einfach nur. Aber dann machen wir weiter, machen wir bei dir weiter wieder. Okay. Genau, die Platz Nummer 4. Es wird spannender. Oh ja, Top 3 bald. Bei mir auf Platz 4 ist Emrakul's Evangel gelandet. Eine 3 Mana, eins davon grün, 3-2, Human Horror. Und man kann ihn tappen und ihn opfern und eine beliebige Zahl von anderen Non-Eldrazi-Kreaturen. Was man dann kriegt, ist ein 3-2 Colorless Eldrazi Horror Creature Token für jede Kreatur, die auf diese Art und Weise geopfert wurde. Klingt irgendwie so ein bisschen und ja, cool, du kannst dein Zeug ersetzen, aber 3-2 ist auch nicht so krass, aber was richtig krass ist, ist der Kerl zusammen mit diesen ganzen kleinen Viechern, die wir schon aus den Cryptolith Rite Deck kennen und Cryptolith Rite. Oh ja, also man kann im Grunde genommen seine ganzen kleinen 1-1 Viecher für Mana hernehmen, dann macht man noch irgendwas Bescheuertes und dann sacrificed man einfach alles und ersetzt sie durch 3-2 Viecher und hat dann einen Board State, der einfach nur Deluxe ist. Und jetzt kommt noch ein größerer Witz. Zulaport Cutthroat Trigger. Oh ja. Das ist, und vor allem wieder grün die Karte, das heißt, sie passt auch ziemlich gut rein, grün-schwarz. Ja. Und man findet sie mit Collected Company. Oh, das kommt auch noch dazu. Oh, was ist nur los mit dem momentanen Standard? Einfach Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Machen wir weiter mit meiner Platz 4. Jo. Liste wechseln. Genau. So, jetzt kommen wir in meinen Tribal. Bloodhull Priest. 4 Mana, 1 schwarz, 1 rot. 4-4 Vampire Cleric besagt, immer wenn diese Kreatur aufs Spielfeld kommt oder angreift und wenn man keine Handkarten mehr hat, verursacht er 2 Schaden entweder an den Gegner oder an irgendeiner Kreatur. Ist ein starker Effekt, vor allem in einem Madness-Deck, dadurch, dass man schon darauf schaut, dass man dann keine Karten mehr hat. Mhm. Und jetzt kommt noch der Witz, diese Karte kann man mit Madness casten. Also ohne Falcon Wrath Gorger und kostet dann nur noch 3. Oh. Eben, also 3 Mana für eine 4-4 ist schon mal sick an sich. Absolut. Und dann noch der Trigger von ihr, also damit kann man richtig viel Blödsinn machen. Ja, und wir haben da ja auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Ich denke, also ich habe ja vorhin von diesem Madness-Deck gesprochen, dass bei 3 Mana eigentlich aufhört. Ich denke nicht, dass diese Karte da gut reinpassen würde, aber Black Red Vampires Midrange. Ja, das haben wir uns ja zusammen überlegt, beziehungsweise hast du mir ja vorgeschlagen. Das ist durch diese Karte auf jeden Fall machbar und eine Option, um das Deck einfach Standard spielbar zu machen auch. Ja. Mal abgesehen davon, diese Karte ersetzt zum Beispiel die Incorrigible Youths. Dadurch, dass sie 3 Mana kostet, 4-4 ist, also noch stärker als die Youths und noch einen stärkeren Trigger hat. Also statt einfach nur Haste, also Haste natürlich für Agro-Decks, die Karte ist für Midrange-Decks, passt perfekt rein. Genau, weil im Midrange-Deck willst du ja nicht im Endeffekt einfach nur Vanilla-Kreaturen spielen, sondern du willst eigentlich, dass deine Kreaturen auch noch irgendwelche guten Effekte haben. Ein Beispiel ist halt eben der Bloodhall Priest, wie du es gerade schon gesagt hast. Ist nicht nur eine nette 4-3 mit Haste, die man mal droppen kann, sondern eine 4-4 mit einer verdammt guten Upside, die man so oder so in irgendeiner Weise erfüllen wird, weil man ein Madness-Deck ist. Ja, auf jeden Fall. Dann geht's jetzt ja los mit den Top 3. Oh ja, jetzt wird's richtig spannend. Ich mache dann einfach mal direkt weiter mit meiner ersten Karte in den Top 3 auf dem dritten Platz. Harmless Offering. Eine 3-Mana-Karte, eins davon rot. Sorcery. Target Opponent gains control of target permanent you control. Klingt jetzt erstmal doof, weil man denkt sich, warum sollte ich dem Gegner irgendwas von mir geben? Aber. Ja. Es gibt da diese eine Karte in Origins. 4 Mana, 2 davon schwarz. Enchantment. Die dich eine Menge Sachen machen lässt. Nämlich 4 verschiedene. Und die 4. davon verliert dir das Spiel. Demonic Pact ist natürlich, wovon ich rede. 3 Züge lang kann man damit richtig nice Value kriegen und dann im 3. Zug schmeißt man das Ding einfach dem Gegner ins Gesicht. Da ist nur noch die Option You Lose the Game drauf und wenn er dann kein Instant Speed Enchantment Removal hat, was sehr unwahrscheinlich ist, dass er das hat. Richtig, dann ist er tot. Ja, dann war es das für ihn. Man muss dazu erwähnen, das ist ein Reprint, Reprint von Donate. Das ja. War ein blaues. Man konnte auch sich selber targeten, also man konnte praktisch die Kontrolle von irgendwas übernehmen, vom Gegner vorübergehend und dann sich das selber donaten. Das ist ein bisschen gefixter, würde ich mal sagen, und ja. An das momentane Standard angepasst, dadurch, dass es rot ist. Und eine Sache, die mich freut, ist, Donate ist auf der Reserved List. Und diese Karte, wie du schon gesagt hast, ist so ein bisschen gefixter, ja fast schon ein Functional Reprint von Donate. Wobei, nicht wirklich functional, also Wizards, wenn ihr zuhört, sagt's keinem. Aber das Ding ist ähnlich zu einer Karte auf der Reserved List. Und nachdem wir die Reserved List Karten so schnell nicht kriegen werden, hat Wizards uns wenigstens in irgendeiner Weise zugehört und eingesehen, dass sie uns ab und zu zumindest eben so ähnliche Karten geben. Ja. Und mal abgesehen davon, das Artwork ist einfach nur cool. Oh ja, total. Das ist ein kleines Kätzchen mit dem Flavortext Such an Adorable Face, was gar nicht mal so unwahr ist. Ja. Wenn man aber weiter reinschaut, ist der Schwanz einfach eine Schlange. Oh ja. Ja. Also super Text, super Bild. Absolut. Einfach ja. Eine coole Karte. Dann würde ich mal sagen... Meine Top 3 fängt an. Liste wechseln. Es geht einfach weiter mit meinem Tribal. Stormkirk Occultist. 3 Mana, 1 davon rot, 3-2 Vampire Horror mit Trample. Man kann diese Karte auch für Madness casten, für 2 Mana dann, was abgesehen davon richtig stark ist. 2 Mana für 3-2 mit Trample ist einfach nur richtig gut. Oh ja. Aber der Effekt, immer wenn der Okkultist dem gegnerischen Spieler Schaden zufügt, exilt man selber die oberste Karte der Bibliothek und bis zum Ende des Zuges darf man diese Karte spielen. Jo, das ist cool. Es ist interessant. Also es ist keine Karte, die ich jetzt zu 100% reinbauen würde. Da muss es noch ein bisschen geplaytestet werden, wegen dem Effekt. Aber allein schon eine 3-2 mit Trample für 2 ist schon ziemlich sick. Ich sag's mal so. In Magic Origins gibt's den Abbot of Carol Keep. Das ist eine 2-Mana, ich glaube 2-1, mit, ich weiß nicht, ob sie Prowess hatte, ich glaube aber schon. Und der sagt, wenn er ins Spielfeld kommt, dann hat er den Effekt. Also Top-Karte geexiled und die kann man dann bis zum Ende des Zuges casten. Der Kerl ist in einem Madness-Deck das gleiche, mit besseren Stats und, ja, ich sag mal, gut möglicher Wiederholbarkeit. Auf jeden Fall. Allein dadurch, dass er Trample hat, kommt er wahrscheinlich irgendwie doch durch. Jo. Auch wenn man ihn zum Beispiel pumpt auch. Wie auch immer. Also, interessante Karte. Und vielleicht findet sie einen Weg in mein Deck. Mhm. Das ist halt auch wieder, muss ich sagen, eine interessante Form von, ich nenne es mal, virtuellem Card Draw. Also, wir hatten ja schon im letzten Set den Sin Prodder, der nicht ganz so virtuellen Card Draw hatte. Ich meine, der Gegner durfte zwar entscheiden, aber es ist meistens eine schwere Entscheidung. Und der hier hat jetzt eben diese Clause mit dem Exile. Das heißt, es ist Card Advantage, wenn man die Karte benutzen kann. Ja. You may play that card. Das heißt, wenn es ein Land ist, kann man einfach das droppen. Richtig. Und sagen, okay, dann droppe ich das einfach. Ja, man muss halt natürlich aufpassen, dass man dann seinen Land-Drop nicht vor der Combat-Phase macht, aber das sollte nicht so schwer sein. Ja, jeder gute Spieler weiß, wie man wann Länder droppt, wenn man es braucht. Jo. Ja, deine Nummer 2. Meine Nummer 2 ist eine Karte, bei der ich, glaube ich, so ein bisschen ausgerastet bin, als die gespoilert wurde und ich dir darüber geschrieben habe. Es ist eine 2-Mana-Sorcery, eins davon schwarz. Whispers of Emrakul. Target opponent discards a card at random. Erstmal nicht so geil. Aber jetzt kommt's. Das Ding hat Delirium. Und wenn Delirium aktiv ist, dann discardet er 2 Karten. At random. Ja, das ist eine Hymn to Turak mit besseren Mana-Kosten in dem richtigen Deck. Und man muss dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht erstmal doof, dass man das selber gar nicht entscheiden kann, aber dieser Random-Aspekt ist das, was Magic einfach teilweise so kaputt macht oder einfach so ätzend für manche Spieler, wo sie sich denken, also es gibt viele Spieler, die hassen RNG, ja, und hassen RNGesus. Und in dem Fall dürfen sie erstmal zu RNGesus beten, dass nicht die falsche Karte discardet wird. Ja, und es ist, also Random Discard hat sich eben im Laufe der Zeit mit Hymn to Turak gezeigt, ist extrem stark. Und es ist eigentlich auch fair, weil ich meine, weder der Gegner noch du dürfen entscheiden, was geht. Ja, und vor allem, viele Discard-Sachen sagen, alles was Non-Land ist. Ja. Hat er jetzt ein Land auf der Hand, das er unbedingt braucht und nicht gedroppt hat, dann verschwindet es auch womöglich. Richtig. Ja, also damit wird da ziemlich viel los. Ich hatte über diese Karte tatsächlich auch mit jemand anderem eine Diskussion, weil ich behauptet habe, das Ding ist modern playable. Und ich behaupte das immer noch. Natürlich braucht man ein richtiges Deck, aber dieses Deck gibt es. Nämlich ist das Modern Grixis Control. Diese Decks spielen schon Think Twice. Also ein Mana Instant Speed, Target Player puts the top 2 cards of his or her library into his graveyard und dann draw a card. Diese Decks spielen schon Faithless Looting. Also ein Mana, ein rotes, Target Player, oder ich weiß nicht, ob es you, aber auf jeden Fall zieh 2 Karten, dann wirf 2 Karten ab. Das heißt, wenn man sich ein bisschen anstrengt, hat man problemlos Turn 3 Delirium aktiv in Modern, vor allem mit den ganzen Fetchländern und so weiter. Und wenn du in Turn 3 deinen Gegner, wenn er jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Affinity oder so spielt, 2 Karten random discarden lässt, dann kannst du ihn einfach schon absolut zerstören. Ja, und dadurch, dass die auch nur 2 Mana kostet, tut man einfach mehr ins Deck und macht es einfach jeden Zug und zerstört ihn einfach nur noch komplett, wenn man Delirium dann noch aktiv hat. Also, ich denke, dass mit dieser Karte tatsächlich auch in den nicht rotierenden Formaten einiges gehen kann. Ja. Aber dann würde ich sagen, machen wir mal einfach weiter mit deiner zweitbesten Karte. Oh, wo ich die gesehen habe, ich bin ausgerastet. Also das ist meine Karte. Ja, wie dieselbe bei dir, bei der zweiten bist du auch halb ausgerastet. Du weißt, glaube ich, gar nicht, wie sehr ich bei dieser ausgerastet bin. Collective Brutality. 2 Mana, 1 davon schwarz. Sorcery. Escalate-Karte mit 3 Effekten. Aber das Spannende ist, also die Effekte an sich sind nicht unbedingt so stark. Sie sind nützlich und können viel Blödsinn machen. Aber Escalate wird aktiviert durch Discard a Card. Und das ist einfach Wahnsinn. Ja. Man zahlt im Grunde genommen nur 2 Mana für diese Karte. Im besten Fall discardet man irgendwas mit Madness. In einem Midrange-Deck, in einem Empire, hat man meistens dann auch das Mana, um diese Discard-Sachen noch zu bezahlen. Jo. Und im schlimmsten Fall, was gar nicht mal so schlimm ist, discardet man einfach irgendeine Karte, die man gerade nicht braucht und hat den vollen Nutzen von dieser Karte für 2 Mana. Jetzt die Effekte. Ich fange wieder von unten an. Target opponent loses 2 life and you gain 2 life. Jetzt nicht so stark, aber kann einiges drehen. Kann man mit leben auf jeden Fall. Kann man mit leben. Ist nichts Schlimmes. Target creature gets -2/-2 until end of turn. Auch nicht so stark, kann aber vieles einfach wegsnacken. Ja. Also viele kleine Kreaturen vielleicht in einem White Weenie Deck oder wenn der Gegner noch kein Always Watching draußen hat, kann ich ihm ziemlich viel damit weghauen. Absolut. Talia selber hat auch nur 2. Die kann dadurch verschwinden. Dritter Effekt. Target opponent reveals his or her hand. You choose an instant or sorcery card from it. That player discards his card. Also im Grunde genommen werde ich auch noch seine Instants oder Sorcery los. Das heißt, gegen ein Banned Company Deck haue ich mir einfach sein Collected Company weg. Ja, und das ist halt schon... Oder ein Dromoka's Command. Oh, ja. Das ist schon... ja, es schlägt ein wie eine Bombe so ein bisschen. Das ist... Ihr müsst es einfach begreifen, wie krass das ist, soll für 2 Mana diese 3 Effekte zu wirken und dann noch wahrscheinlich noch ein bisschen Value rauszukriegen, indem man Madness-Karten spielt. Ja, also grundsätzlich in einem Nicht-Madness-Deck oder Delirium könnte es vielleicht auch noch ein bisschen brauchen, aber in einem Nicht-Madness-Deck ist diese Karte nicht gut, weil das einfach starke Card-Disadvantage ist. Aber in dem Madness-Deck, dadurch, dass man eben diese Discard-Sachen alle spielen kann, verschwindet eben die Card-Disadvantage. Und wenn du auf einmal für 2 Mana, oder sagen wir, wenn du für 5 Mana insgesamt 2 von den Effekten benutzt und dann noch die 4-4 von gerade eben, den Bloodhall Priest, castest. Oh, das ist einfach... Oh, die Kombo-Möglichkeiten, ich raste aus. Oder wenn du dann einfach den Bloodhall Priest da hast und alle 3 Modi benutzt und damit noch deine Hand leer machst... Was ist da los? Ja, siehst du, oh, jetzt begreifst du es langsam, warum diese Karte so unglaublich gestört ist. Ja, die ist nice. Einfach sick, ich muss die einfach haben. Ja, aber wie gesagt, bevor wir echt Unterhosen wechseln müssen, machen wir einfach weiter mit deiner Platz Nummer 1. Ja, wenn ich eine Karte aus den bisherigen Spoilern wählen dürfte, die es verdient hat, als die meiner Meinung nach beste Karte in diesem Set bezeichnet zu werden, dann ist das eigentlich fast keine Frage. Die beste Karte bis jetzt in Eldritch Moon ist meiner Meinung nach Eldritch Evolution. Ist eine 3 Mana, 2 davon grün Sorcery. Als zusätzliche Kosten, um die zu casten, muss man eine Kreatur abwerfen. Ob wenn man das macht. Opfern, klar. so viel Discard. Ja. Auf jeden Fall. Der Effekt ist wie folgt. Man durchsucht seine Library nach einer Kreatur mit CMC X oder weniger, wobei X 2 plus die CMC von der geopferten Kreatur sind und packt sie aufs Spielfeld. Das Einzige, was ein bisschen schade bei der Karte ist, ist, dass sie danach geexiled wird. Aber das ist gar nicht so dumm von Seiten Wizards, weil das ein paar richtig verrückte Sachen stoppt. Nämlich... Und jetzt rede ich wieder hauptsächlich von Modern. Was in Modern wirklich extrem ist, ist, dass man zum Beispiel Court of Calling casten kann für x gleich 3. Man sucht sich einen Eternal Witness raus, der ja dann aus dem Friedhof, wenn er ins Spielfeld kommt, wieder eine Karte zurückbringt, holt sich dann mit dem Eternal Witness Court of Calling wieder und macht das gleiche nochmal. Und Eldritch Evolution hat zwar nicht dieses, ja, ich sag mal, Loop-Potenzial, aber es gibt schon einige Leute, die ich gesehen habe, die mit diesem Ding rumexperimentiert haben und so ein bisschen in die Richtung von den älteren Modern Birthing Pod Decks gehen. Also man spielt so ein bisschen Toolbox-mäßig, das heißt, du hast viele Karten, die du nur einmal oder zweimal im Deck hast, die gut gegen bestimmte Strategien sind und du hast viele effiziente Karten. Mit Eldritch Evolution kannst du die Toolbox haben, und du kannst gute Karten rausholen. Ich meine, du kannst zum Beispiel einfach irgendeine 2-Mana-Kreatur opfern und kriegst einen Siege Rhino raus. Ja, die Kombo habe ich auch schon gesehen. Aber auch im momentanen Standard ist, diese Karte wird gespielt. Ja. Denn, keine Ahnung, man holt sich irgendwas raus. Sagen wir mal einen Meta Reshaper, 3 Mana oder einen Thought Knot Seer für 4 Mana. Sacrifice den noch dafür den Effekt und holt sich irgendwas mit 5 oder 6 Mana raus. Mhm. Und da kann man richtig viel Blödsinn mitmachen. Also bis zu 6 Mana, man kann auch einfach irgendwas anderes rausholen. Ja, also, ich meine, wie krass ist es bitte, wenn man sich von dem Ding einfach einen Worldbreaker oder so... Nee, Moment, Worldbreaker macht keinen Sinn, weil der hat einen Cast-Trigger, sorry. Ja, aber trotzdem, wenn man sich einfach irgendwas Mächtiges dafür rausholt, man könnte auch, sagen wir mal, wir wollen Ulamog casten und wir haben zufällig irgendwas mit 8, gibt's ja. Weil die CMC von vielen Karten, die Emerge haben, sind sehr hoch. Oh ja. Oh ja. Und sackt einfach die Dinger rein und holt sich einen Ulamog. Man rammt sich einen Ulamog einfach. Für 3 Mana. Boah, an Emerge habe ich gar nicht gedacht. Holy shit. Die Combo. Das ist, also... Oh, Jesus. Was ist los mit Eldritch Moon? Das dreht einfach also, alles um. Also noch krass. Dazu, das ist eine gefixte Version von Natural Order. Ja. Was wir in Eternal Masters, haben wir das erwähnt? Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, aber für den Fall, dass wir es nicht haben, Natural Order ist eine 4-Mana, ich glaube auch Sorcery. Man muss auch wieder eine Karte opfern. Und bei Natural Order darf man sich dann eine beliebige, ich glaube, grüne Kreatur aus dem Deck holen und aufs Spielfeld packen. Ist natürlich ein bisschen extremer, weil es die CMC-Clause nicht gibt und das Ding wird nicht geexiled, aber trotzdem. Ja, also das ist im Grunde genommen die gefixte Version davon. Vielleicht sogar die bessere. Je nachdem. Ja. Weil es natürlich nicht auf vielleicht. Grün gefixt ist. Aber ja, da hast du schon recht. Das ist absolut eine gestörte Karte. Ja. Nichtsdestotrotz, meine Nummer 1 ist eine ganz andere. Oh ja. Und ich denke, das ist wenig überraschend. Ja, natürlich. Stromkirk Condemned. 2 Mana, also beide schwarz, für eine 2/2 Vampire Horror. Also wieder mein Tribal. Die Folgendes besagt. Discard a card. Vampires you control get +1/+1 until end of turn. Activate this ability only once each turn. So, damit ihr das begreift. Das ist der Vampire Lord, den viele Vampire-Spieler gesucht haben. Mhm. Er hat einen kostenlosen Discard-Trigger, der keinen Downside hat an sich, dadurch, dass er der Vampire bufft und sich selber auch noch bufft, also er wird selber noch zu einer 3/3. Ja. Das Activate this ability on only once each turn ist ein kleiner Fix dazu, weil ansonsten wird das einfach nur noch wahnsinnig, weil man stellt sich vor, man bufft seine ganzen Fliegenden um 3 oder so, also man wirft seine komplette Hand ab, weil man sieht, man kann durch mit seinen Fliegenden und rusht den Gegner rein. Also das ist ein kleiner Fix dafür. Trotzdem, kostenloser Discard-Trigger mit einem klaren Upside und ein solider Buddy. 2 Mana für eine 2/2, die noch so einen Effekt hat. Also diese Karte kommt definitiv 4-mal in mein Deck rein. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ich sie nicht reinpacken sollte. Die ist auf jeden Fall nice. Ja, und könnte zum Beispiel auch meinen Hero Falconwrath ersetzen. Weil den habe ich eigentlich nur drin gehabt für diesen kostenlosen Discard-Trigger. Ja. Dass das so eine 3/2 Fliegenden wird, ist mir in dem Fall schon wieder komplett egal. Dafür habe ich komplett andere Karten jetzt, die fliegen oder trampeln können. Und das ist eh kein Beatdown-Deck mehr, dadurch, dass ich das zu einem Midrange umändere. Ja. Und es ist halt cool, dass man es auch im Zug vom Gegner machen kann. Ja, definitiv. Also man kann ihn auch noch überraschen, beziehungsweise eigentlich nicht überraschen, weil er weiß, ich kann meine Kreaturen buffen. Dadurch kann man ihn etwas ausbremsen und sagen, okay, ich kann jetzt nicht angreifen, weil dann schmeißt er was ab, wahrscheinlich noch irgendwas mit Madness und dann punisht er mich noch dafür, dass ich ihn angreife. Also das ist genau die Karte, die ich gesucht habe, um auch im Zuge des Gegners Druck machen zu können. Denn das hat mir bis jetzt noch gefehlt, weil den einzigen Druck, den ich machen konnte bis jetzt, war einfach durch Aggressivität. Einfach alles rein und er muss irgendwie darauf reagieren. Jetzt kann ich auf ihn reagieren, in dem Fall. Und das ist schon, ja, ich will sagen, Gold wert. Für mich auf jeden Fall. Ja gut, bevor wir dann für heute fertig sind, haben wir aber zum Schluss noch 2 Karten aus Eldritch Moon, die bereits gespoilert wurden, die, ja, ich denke, die meisten Leute eigentlich sehr interessieren werden. Ja, fangen wir mal an mit meiner Meinung nach der schwächeren von den beiden. Trotzdem einer sehr starken Karte. Liliana, wie wir vorhin vielleicht schon ein bisschen angedeutet haben, sie wurde endlich gespoilert, heute am Montag. Liliana, The Last Hope, 3 Mana, 2 davon schwarz, 3 Loyalitätspunkte. Mach mal ein bisschen größer, ich kann die Effekte gerade nicht... wobei, da stehen sie ja. 3 Effekte, der erste, +1, up to 1 target creature gets -2/-1 until your next turn. Ist, um es runterzubrechen, etwas schwacher +1 meiner Meinung nach im momentanen Standard, denn das tötet so gut wie nichts mit seinen -2/-1. Kann aber gegnerische Kreaturen schwächen, dadurch, dass sie da, man kann sie dadurch schwächen und dann kann der Gegner nicht mehr wirklich mit der angreifen bis zu meinem nächsten Zug. Aber es pumpt halt den Planeswalker für einen recht soliden Effekt, das den Gegner ein bisschen ausbremst. Und natürlich, das ist so eine kleine Regel bei Wizards, wenn sie Planeswalker designen, ist, dass der Plus-Effekt immer funktioniert. Dass er keinen Target, kein richtiges Target nimmt, weil da steht up to one target creature. Man kann auch sagen, nee, ich gibt gar nichts, -2/-1. Stimmt, ja. Und pumpt den einfach so. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten wären Planeswalker ja witzlos, wenn sie an, sagen wir mal, Targets gebunden wären. So wäre unschön. Genau. Nächste, ihre Minusfähigkeit, -2, Put the top two cards of your library into your graveyard. Then you may return a creature card from your graveyard to your hand. Ist Delirium Trigger. Man kann dadurch irgendeine Kreatur aus seinem Friedhof wiederholen, die man unbedingt haben will, die gestorben ist oder irgendwas anderes damit passiert ist. Vielleicht hat man sie selber in den Friedhof gepackt, damit man sie daraus, damit rausholen kann. Sehr viel Potenzial, damit auch einiges an Blödsinn anzustellen. Ja. Aber wieder so ein Effekt, wo ich mir denke, okay, bisschen enttäuschend bei Liliana, würde ja, ich jetzt da mal fast meinen. Recht. Also, ich muss sagen, es ist als Planeswalker-Fähigkeit, würde ich sagen, es ist noch einigermaßen in Ordnung. Es gibt solche Effekte auch auf Karten. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber es gibt auf jeden Fall eine schwarze, ich glaube Sorcery, die das auch macht. Und die ist absolut schlecht. Als Planeswalker-Ability, wo dich das Aktivieren davon keine Karte kostet, kann ich noch damit leben. Ja, aber ich hätte mir wirklich was Besseres für Liliana. Also, wenn es auch nur plump ist, Target Player sacrifices a creature. Wenn es einfach nur sowas wäre, oder destroy target creature. Damit hätte ich auch noch leben können, auch wenn es einfach nur stupide ist. Aber es wäre ein besserer Effekt gewesen, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt kommen wir zu ihrer Ulti, von der ich auch eigentlich nicht unbedingt begeistert bin. Aus diversen Gründen, aber erst der Effekt. Minus 7, das heißt, erst nach 5 Runden kann man das aktivieren an sich, wenn man sie pumpt. Man bekommt ein Emblem mit immer zu meinem Endstep bekommt man x 2/2 schwarze Zombie-Creature-Tokens aufs Spielfeld, wo x ist, also x ist 2 plus die Anzahl an Zombies, die man schon kontrolliert. Also im schlimmsten Fall sind es erstmal nur 2 Zombies, die man bekommt, jeden Endstep. Ja, also es wird natürlich immer mehr, aber ich finde das für eine Ulti, die an sich viel zu leicht counterbar ist, dadurch, dass man einfach sagen kann, also so eine Ulti soll den Gegner eigentlich überrollen, soll ihn einfach finishen, sagen, hey, es ist vorbei, du kannst nichts mehr machen. Aber nehmen wir mal an, man ultiert damit, bekommt vielleicht seine 4 Zombies, aber das ist im Endstep. Heißt, man kann mit diesen Zombies erstmal nichts mehr machen, außer blocken, und der Gegner kann Mass Removal benutzen, wie Declaration in Stone, weg sind diese Zombies. Und das ist für eine Ulti einfach schwach, dass die Zombies so leicht verschwinden können. Selbst wenn man dann einfach 10 Zombies rauspumpt und es immer mehr werden, man gibt dem Gegner mit jedem Zug immer mehr Zeit, ein Declaration in Stone zu topdecken. Ja. Und das ist für eine Ulti, die so lange dauert, um sie rauszuhauen, meiner Meinung nach einfach schwach. Ja, es haut mich echt nicht um. Also vom Flavor her ist es natürlich cool, weil Liliana ist ja eine Nekromantin und tut viel mit ihrer riesigen Zombie-Armee rum. Es ist ganz nett, dass wir jetzt tatsächlich mal konkret auch mit einer, ich sag mal, Zombie-Armee spielen können mit der Ult. Aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass das Hochticken von ihr ewig dauert, wird man das sehr, sehr selten sehen. Also ich finde, dass sie noch irgendeine kleine Verbesserung hätte vertragen können. Zum Beispiel entweder man hat die +1-Ability auf -2/-2, was schon verdammt gut wäre, oder man hätte aus ihr eine +2-Ability gemacht, das ein bisschen schneller ist, oder was weiß ich, es gäbe viele Möglichkeiten, wie man diese Karte noch ein Stückchen mehr hätte pushen können. Und dann wäre, glaube ich, auch jeder mit ihr zufrieden gewesen. Ja, aber ich für meinen Teil, ich habe ja gehofft, für mein Vampire-Deck endlich einen Planeswalker zu kriegen, weil momentan kann ich keine Planeswalker spielen. Es gibt keine, die Platz hätten. Mit Liliana, gut, ist meine Last Hope gestorben, um das mal so zu nennen. Ja, aber die zweite Karte, der zweite Planeswalker, der gespoilert wurde, der ist einfach nur sick. Diese Karte, also viele haben erstmal gestaunt, dass die dreifarbig ist. Also wir reden von Tamio, Field Researcher. Tamio ist in Bandfarben, heißt grün, weiß, blau. Ja. Was erstmal vielleicht komisch klingt, weil Tamio ist original eigentlich nur blau gewesen. Und die Effekte, die sie hat, sind eigentlich auch eher blaue Effekte. Es gibt eine Erklärung, hat Blizzard selber abgegeben, warum die diese drei Farben hat, ist einfach, damit sie geprintet werden kann. Weil sie wollten keinen zweiten monoblauen Planeswalker haben. Macht Sinn, weil wir haben einfach schon Jays, wir haben schon zwei Jays, einfach momentan Standard. Ja. Ja, und es wäre einfach stupide gewesen, irgendwie das zu vielen offen zu legen, so eine Karte mit diesen Effekten. Absolut. Also, weil die Effekte von ihr sind wirklich einfach nur sick. Die sind wirklich komplett gestört und wenn man sie zu vielen Kombos zugänglich macht, indem sie nur eine Farbe hätte, weil dann würde sie reinpassen in blau-schwarz, blau-weiß, vielleicht noch mit irgendwie blau-grün, was weiß ich. Also alles mögliche hätte das spielen können und dann wäre das einfach nur viel zu stark gewesen. Abgesehen davon, dass diese Karte sowieso schon viel zu stark ist. Gehen wir mal weiter. Also, 4 Mana kostet die gute. Eben die 3 Bandfarben plus 1. Hat 4 Loyalität, wenn sie aufs Spielfeld kommt. Und jetzt geht's los. Ich überlasse mal dir die Ehre. Also, die plus 1. Man wählt bis zu 2 Target Creatures aus. Wie wir es gerade hatten, wieder das bis zu, dass man immer plus 1 kann. Und bis zu deinem eigenen nächsten Zug darf man eine Karte ziehen, immer wenn irgendeine von diesen 2 Kreaturen Combat Damage macht. Und das Schöne, das richtig Schöne und einfach Wundervolle an dieser Karte ist, dass diese Kreaturen nicht Combat Damage an einem Spieler machen müssen. Es reicht, wenn sie einer anderen Kreatur Schaden machen. Oder einem Planeswalker. Ja, und die Sache ist, das ist, diese Karte schützt sich indirekt einfach perfekt selber, weil man targetet damit einfach am besten einfach die gegnerischen Kreaturen, die attacken Tamio. Tamio stirbt, aber sie ersetzt sich einfach selber, indem diese 2 Kreaturen einem 2 Karten bescheren. Jetzt kommt aber die sicke Combo. Sylvan Advocate. Wenn man 2 davon targetet, mit diesen 2 reingeht, zieht man 2 Karten. Wenn die noch überleben, sind sie noch zum Blocken da. Also zieht man 4 Karten mit einer Plus-1-Ability. Das ist gestört. Ja. Absolut sick. Also, Sylvan Advocate war eh schon krass in den ganzen Decks. Und jetzt ist es einfach nur noch insane. Boah. Ja, also, keine Ahnung. Ich glaube, ich hole mir einfach selber 4 Tamios. Egal, wie viele ich ziehe. Auch wenn ich 5 ziehe, ich hole mir nochmal 4. Weil ich die total gestört finde. Es ist eine saucoole Karte. Die wird vom Preis hochschießen. Das kann ich eigentlich gleich sagen. Ja, ich meine, wir haben es hier gerade offen. Also es sind Preise vom amerikanischen Markt. Aber die, ich sag mal, Pre-Sale-Preise darf man sich natürlich jetzt nicht komplett dran orientieren. Aber die steht hier für über $30 drinnen. Und ich meine, man sieht die Karte, das Ding wird gespielt werden. Ach ja, und wir haben ja auch noch 2 weitere Fähigkeiten. Ich meine, die erste allein ist schon krass. Vor allem für eine Plus 1. Und jetzt kommt mal die Minus 2. Da darf man bis zu 2 Target Non-Land Permanents tappen. Und die enttappen nicht während dem nächsten Untap-Step von ihrem Besitzer. Das ist im Endeffekt, greift die alte Tamio auf, weil die hatte eine sehr ähnliche Ability. Wo sie auch Sachen tappen konnte, die dann nicht enttappt haben. Ja, man muss auch noch dazu sagen, das ist eine Minus 2 bei 4 Loyalität. Das heißt, man kann Tamio komplett ausschöpfen, indem man sagt, okay, ich kann dich finishen, wenn ich dir die ganze Zeit deine Blocker wegtappe und mach das einfach 2-mal in Folge, weil normalerweise ist es immer so, der Minus-Effekt, wenn man den sofort macht bei dem Planeswalker, kann man den nicht nochmal machen. Normalerweise, weil er erstmal wieder hochgepumpt werden muss. Tamio kann das und kann damit einem einfach das Spiel beenden, indem man durchgeht. Jetzt noch die Ulti. Und die ist in Modern oder Legacy, ich weiß es nicht. In irgendeinem Format ist die komplett broken. Aber hier ist sie sowieso schon komplett broken, weil sie eben in der 4. Runde schon ulten kann. Und die Ulti, bitte lies vor. Minus 7. Es fängt erstmal gut an. Zieh 3 Karten. Und es wird noch besser. Du kriegst ein Emblem, das sagt, du darfst Non-Land-Karten aus deiner Hand casten, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Also umsonst. Das heißt, die Ult von dieser Karte ist nicht nur Ancestral Recall, sondern auch Omniscience. Und zwar nach 4 Zügen. Ja. Und jetzt gehen wir mal zu den Eternal-Formaten. Doubling Season. Doubling Season. Genau darauf will ich hinaus. Doubling Season, Tamio rausbringen, sofort ulten und das war's. Ja, an sich das war sowas von. Vor allem die krasse Sache ist, ich habe heute tatsächlich erst jemanden gesehen, der ein Super Friends Deck angefangen hat in Modern zu spielen. Und das ist ein relativ bekannter und sehr kompetenter Spieler gewesen, der auch gesagt hat, dass dieses Deck tatsächlich einiges gewinnen kann. Der Witz bei der Sache war, die Version von dem Deck, die er gespielt hat, der hatte natürlich noch keine Tameo drin. Nachdem er den Artikel rausgebracht hat und die Karte gespoilert wurde, hat er den Artikel editiert, um zu sagen, dass es diese Karte jetzt gibt und dass sie in dem Deck absolut lächerlich ist. Ja, also Tameo, allein dass die in Bandfarben ist, das heißt, sie wird einfach natürlich Band-Company-Decks einfach nur füttern. Und selbst wenn man dann irgendwie Green-White-Human spielt, dann splasht man ein bisschen Blau mit rein oder spielt einfach Oath of Nyssa und dann ist ja der blaue Aspekt schon wieder komplett egal. Ja klar, ich meine, wir hatten es ja schon mit Oath of Nyssa, mit Raphael Levy, der Chandra Flamecaller in seinem grün-weißen Deck gespielt hat. Also warum, wenn man eh schon Oath of Nyssa hat, sollte man dann nicht auch einfach gleich Tameo spielen? Und genau wegen dieser Karte glaube ich nicht, dass grün-weiß oder weiß so bald vom Strom gestoßen wird. Mhm. Also Tameo, boah. Also ich habe mir schon bei wie war das? Deploy the Gatewatch? Ja. Hab mir schon gedacht, was soll das? Aber wenn man damit noch Tameo deployt, boah. Ja, Tameo also, noch irgendwas. Am besten irgendwas, was einem noch Blocker reinbringt, wie eben Nyssa selber noch. Es ist zwar ein leichter Flavor-Fail, dass man mit einer Karte für den Gatewatch am besten einen Planeswalker trifft, der nicht Teil der Gatewatch ist, sei es Tameo oder Zorin. Ja, und kleiner Story-Spoiler. Ich würde mal sagen, die letzten 10 Sekunden, bitte überspringen, wenn ihr es nicht wissen wollt. Tameo hat abgelehnt, bei der Jace's League mitzumachen. Gut so. Gut so. Ja. Spoiler vorbei. Spoiler vorbei, ja. Ja. Ich aber weiß ja wirklich nicht, was ich von der Karte... Also, ich weiß, was ich von der Karte halten soll, aber was soll das? Was haben die sich dabei gedacht? Es ist einfach schön. Ich find's super. Ja. Also, das ist... Ich wollte eigentlich kein Grün-Weiß spielen, weil mir das Deck zu stupide war. Aber wenn ich das sehe, kriege ich so Lust einfach. Ja. Das ist einfach nur sick. Das kann man dir nicht übel nehmen. Das ist eine sehr coole Karte. Auf jeden Fall. Dann beenden wir die heutige Orgasmusstunde, würde ich mal fast nennen. Also bei den Karten, die wir heute gespoilert haben. Und wir sind nur zur Hälfte durch. Da kommt noch ein bisschen was. Oh ja. Boah. Also das Pulver ist noch lange nicht verschossen. Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall nächste Woche, kann es gut sein, dass der Full-Spoiler schon da ist. Mhm. Wir werden schauen, wenn der Full-Spoiler zum Montag schon da ist, werden wir natürlich dann Limited machen. Also wir werden nächste Woche auf jeden Fall Limited machen. Ja. Es kann sein, sollte der Full-Spoiler aus irgendwelchen Gründen nicht eine Woche vorher schon da sein, verschieben wir die Folge auf Dienstag oder Mittwoch, je nachdem, wann die Full-Spoiler kommen, damit ihr auf jeden Fall vorbereitet seid für den Draft. Am Pre-Release, also genau. Sealed und eben an der Draft am Release selber. Genau, und vielleicht können wir jetzt schon ein kleines Announcement machen für die übernächste Folge. Ich würde sagen, heben wir es uns lieber noch auf. Ja, okay, das heben wir es noch lieber auf, ja. Also auf jeden Fall haben wir uns was Schönes überlegt für unseren Pre-Release-Cast. Jo. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das wird sehr lustig. Und wollen wir es hoffen. Hoffentlich funktioniert es auch. Mhm. Ja, dann beenden wir die heutige Runde, würde ich mal sagen. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.